Wie nutzt man eine Blockchain? Jeder Private Key existiert bereits. Der Zugang zu einer Blockchain entsteht lediglich dadurch, dass man sich für einen Private Key aus der fast unendlich großen Auswahl entscheidet, um dann die Kryptographie einer Blockchain zu nutzen. Eine Blockchain zu nutzen bedeutet also nichts anderes, als durch die im Protokoll eingetragenen Regeln erst die bereits bestehenden Infos der Blockchain abzuspeichern und dann bei Kryptographie an der Datenverarbeitung auch teilzunehmen. Und hier kommt es oft zur Verwirrung. Denn den meisten Menschen sind dezentrale Systeme noch nicht so geläufig. In zentralen Systemen, wie zum Beispiel bei einem Online-Cloud-System, registriert man sich zuerst und hat dann Zugriff auf den angebotenen Cloud-Speicher. Da eine Blockchain jedoch dezentral ist, gibt es keine Datenbank, bei welcher man sich registriert. Um also eine Blockchain zu nutzen, lädt man sich zuerst die bereits bestehende dezentrale Datei herunter und generiert danach über einen Zufallsgenerator einen Private Key. Diese Zufallsgeneratoren werden meist Blockchain-spezifisch angeboten, doch könnte man, je nach Algorithmus, auch einen eigens konzipierten verwenden. Im Bereich der Kryptowährungen nennt man diese Zufallsgeneratoren Wallets. Aufgrund der mathematischen Formeln gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten für diese Private Keys. Somit ist es praktisch ausgeschlossen, dass je in der Geschichte des Universums zwei Menschen oder Maschinen den gleichen Private Key generieren würden. Aus diesem Private Key kann man nun den Public Key ableiten. Will man nun Daten von einem anderen Teilnehmer empfangen, so schickt man diesem seinen Public Key. Als Sender verschlüsselt man die Daten mit dem Public Key und nur man selbst kann mit dem Private Key entschlüsseln, welchen man nie jemandem geben darf und welchen man sicher ablegen muss. Will man selbst Daten verschicken, so signiert man die Information mit seinem eigenen Private Key und kann so jedem Teilnehmer der Blockchain beweisen, dass man selbst diese Daten kreiert hat, da der Public Key öffentlich gemacht wurde. Durch diese Verknüpfung werden Abläufe eindeutig auf der Blockchain miteinander verknüpft. Egal, ob es sich bei der Information um Kryptowährungen, digitale Verträge, Logistikabläufe oder um andere Daten handelt, die Nutzung der Blockchain funktioniert immer gleich. Allerdings glauben viele Menschen irrtümlich, dass man dafür einen Account anlegen muss. In einem dezentralen System wird die Teilnahme jedoch über Kryptographie bewerkstelligt. Blockchains unterscheiden sich lediglich, wie im Kapitel bereits zuvor beschrieben, in ihrer Nutzung darin, ob sie frei zugänglich sind, für jeden transparent sind oder ob es noch andere Charaktereigenschaften gibt, welche diese haben. Öffentliche, frei zugängliche und komplett transparente Blockchains sind die einfachsten, denn jeder kann sie nutzen, egal ob Mensch, Tier oder Maschine. Man braucht sich nicht zu verifizieren und bleibt somit anonym. Jedoch alle Abläufe auf der Blockchain sind für jeden für immer transparent ersichtlich. Über gewisse Kryptographie-Methoden wie zum Beispiel Ring-Signaturen, Mixer oder Zero-Knowledge-Proofs kann eine Blockchain zwar komplett offen und anonym sein, jedoch werden die Abläufe auf der Blockchain nicht mehr transparent dargestellt. Solche Blockchains bieten eine erhöhte Privatsphäre und könnten in Zukunft zum Beispiel im Medizinbereich und einigen anderen Feldern zur Anwendung gelangen. Bei keiner dieser Blockchains muss man sich bei der Private-Key-Generierung identifizieren. Man bleibt also als Nutzer ebenfalls anonym. Gerade bei Blockchains, wie zum Beispiel im Logistikbereich, wo es wichtig ist, Abläufe festzulegen und Transparenz für alle Teilnehmer zu schaffen, könnten Algorithmen erstellt werden, welche die Teilnehmer dazu zwingen, sich vorab zu verifizieren, um danach die Blockchain erst nutzen zu können. Blockchains, welche firmenintern für Prozessabläufe verwendet werden, können zusätzlich noch einmal von außen eingesehen werden. Hier kann die Blockchain nur innerhalb einer definierten Gruppe verwendet werden. Man tritt der Blockchain also durch die Private Key Generierung bei, lädt sich die bestehende Blockchain herunter und interagiert über Kryptographie mit den anderen Teilnehmern. Während theoretisch jeder Teilnehmer gleichwertig ist, hat sich jedoch gezeigt, dass sich meist drei Gruppen innerhalb einer Blockchain bilden. Erstens die Konsensuskreierer. Bei Kryptowährungen heißen die betreffenden Teilnehmer Miner, Masternodes oder Delegates. Sie kreieren den Konsensus durch diverse Konsensusmechanismen und bekommen dafür Gebühren von den Nutzern. Zweitens die Nutzer. Sie verwenden die Blockchain und bezahlen bei Updates etwas an die Konsensuskreierer. Diese Gebühr muss nicht immer direkt entrichtet werden. Sie kann auch über Inflation oder eigene Arbeit indirekt erfolgen. Drittens die Full Nodes. Sie stellen sicher, dass die gesamte Information einer Blockchain auch wirklich gespeichert wird. Sie können, müssen aber nicht dafür bezahlt werden. Ganz wichtig, bei einer wahren dezentralen Blockchain muss es für jeden Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt möglich sein, mehrere oder alle diese Rollen auszuüben. Viele Blockchains versuchen, hier Kompromisse einzugehen, was mit einer Verminderung der Dezentralisierung einhergeht und damit der eigentlichen Problemlösung entgegensteht. Eine Möglichkeit der Effizienzsteigerung innerhalb einer Blockchain durch freiwillige Zentralisierung ist okay, doch muss zu jedem Zeitpunkt eine vollständige Dezentralisierung realisierbar sein. Daher müssen die Regeln für die jeweiligen Rollen auch offen dargelegt werden. Nur so entsteht Unabhängigkeit von angebotenen Lösungen. Das heißt nicht, dass jede Nutzeroberfläche Open Source sein muss, sondern nur, dass die zugrunde liegenden Regeln Open Source sein müssen. So können Firmen ein User Interface für eine Blockchain nicht nur bauen, sondern diese auch wirtschaftlich vermarkten. Ein Nutzer braucht jedoch nicht Angst zu haben, dass die zugrunde liegende Blockchain weg ist, wenn eine Firma verschwindet, die den Zugang zu dieser Blockchain gewährt hat. Im betreffenden Fall wäre zwar die Nutzeroberfläche weg, die auf der Blockchain eingetragenen Informationen bleiben jedoch für immer erhalten. Nachdem wir uns nun eine Blockchain tiefgründiger angeschaut haben, wollen wir die daraus resultierenden Vor- und Nachteile besprechen. Dies machen wir mit Hilfe der SWOT-Analyse.